Kundgabe 5790. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1953. Erklärung notwendig von der Mission Jesu. Für euch bin ich gestorben am Kreuz. Für euch bin ich einen Weg gegangen, der überaus schwer zurückzulegen war, weil ich nicht frei gehen durfte, sondern eine große Last tragen musste, eure Sündenschuld, die ich euch abgenommen habe, auf dass euch diese Last nicht mehr drücken sollte. Ich ging einen Weg der Sühne für euch, die ihr selbst alles hättet abtragen müssen und Ewigkeiten dazu gebraucht hättet, bis jegliche Sündenschuld getilgt war. Ich nahm euch diese Last ab und leistete die Sühne für euch, weil euer Los mich erbarmte, weil mich übergroße Liebe zu euch erfüllte und weil ich euch helfen wollte in eurer Not. Übergroßes Leid und unermessliche körperliche und seelische Qualen musste ich erdulden um eurer Sünde willen, die euch von eurem Vater von Ewigkeit getrennt hielt. Doch ich wollte euch die Rückkehr zu ihm wieder möglich machen. Ich wollte, dass ihr zum Vater findet, dass aber auch der Vater seine Kinder wiederhaben sollte, nach deren Liebe er verlangt, weil ihr Kinder seiner Liebe seid. Ich wusste um die unermessliche Kluft zwischen Gott und euch. Ich wusste um die große Sündenschuld der einstigen Auflehnung der geschaffenen Wesen gegen Gott. Ich wusste es, worin eure Sünde bestand und dass die Tilgung dieser Schuld in Ewigkeit nicht gesühnt werden konnte. Darum wollte ich mich selbst opfern. Ich wollte an eurer Statt Gott ein Sühneopfer darbringen, das er gnädig annehmen sollte, weil nur die Liebe zu Gott und zu euch, meinen gefallenen Brüdern, mich dieses Opfer bringen ließ. Ich wollte eure Schuld bezahlen durch meinen Tod am Kreuz. Ihr waret durch euren einstigen Abfall von Gott endlos weit getrennt von ihm. Und ihr hättet Ewigkeiten in dieser Entfernung verbleiben müssen, weil kein Weg führte nach oben zu ihm, der euer aller Vater war. Für etwas frei und kraftvoll Geschaffenes aber ist die Entfernung von Gott ein unsagbarer Qualzustand, gebunden und ohne Licht und Kraft zu sein, gefesselt von einer gottgegnerischen Macht. Ich wusste um diesen Zustand und er erbarmte mich. Ich wollte einen Weg anbahnen nach oben. Ich wollte einen Kampf führen gegen den, der euch gebunden hielt. Ich wollte euch erlösen aus seiner Gewalt. Das Lösegeld aber war hoch. Mein Gegner verlangte einen Preis für die Seelen, der fast unerschwinglich war. Und so bot ich das Höchste, was ich besaß. Ich gab mein Leben hin am Kreuz. Ich musste jedoch zuvor mich selbst, meines Lichtes und meiner Kraft entäußern, die mir als Zeichen meiner Gottzugehörigkeit in aller Fülle eigen war. Ich musste zu den Menschen herabsteigen aus der Höhe des Lichtes. Ich musste als Selbstmensch das Opfer bringen und somit einen Leidensgang gehen, der eure Erlösung zum Ziel hatte. Und ich machte euch Menschen durch meinen Kreuzweg den Weg frei nach oben, zu Gott. Ihr könnet nun selbst diesen Weg beschreiten und zu Gott gelangen, wenn ihr mir nachfolget, wenn ihr mein Opfer annehmet, wenn ihr euch unter das Kreuz Christi stellet, wenn ihr wollet, dass ich auch für euch gestorben bin. Dann seid auch ihr erlöst durch Jesu Christi Blut. Dann ist eure große Sündenschuld getilgt. Dann ist das Opfer für euch nicht umsonst gebracht worden. Ich habe euch abgerungen dem Gegner Gottes, und ihr kehret als rechte Kinder wieder zurück zu eurem Vater von Ewigkeit. Amen.